Diskussion. Man sollte nur eine Fremdsprache lernen, die aber perfekt beherrschen. Das Englische. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Deutsch als Erst- oder Zweitsprache. Sprachangebot an Schulen. Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad. Englisch als Weltsprache Nummer 1. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich lerne seit 8 Jahren Deutsch. Daher bin ich der Auffassung, dass eine Sprache nicht ausreicht, wenn man im Berufsleben Erfolg haben will. Mein anderes Argument wäre ebenfalls schwer zu widerlegen. Wir haben keine Wahl. In der 9. Klasse müssen wir mit einer zweiten Fremdsprache beginnen. Und wenn alle Jugendlichen so praktisch denken wie ich, liegt es auf der Hand, dass mehrere Sprachen mehr Sprachprüfungen bedeuten und uns mehr Pluspunkte einbringen. So hat man bessere Aussichten auf einen guten Studienplatz oder ein Auslandsstipendium. Vergessen Sie aber nicht, dass Englisch nach wie vor die Weltsprache Nummer 1 ist. Die ganze Welt spricht einigermaßen Englisch. Ja, sicher doch. Es ist nicht zu leugnen. Es ist auch gut so. Ich selbst habe auch Englisch. Gut möglich, dass ich es viel besser beherrsche als Deutsch. Aber das ist noch kein Vorteil. Mein Motto lautet, mehr ist besser. Englisch können doch alle. Wenn ich aber auch Deutsch kann und Sie nicht, bin ich im Vorteil. Ja, ich gebe es zu. Im Vergleich zu Deutsch ist Englisch eine schnell erlernbare Sprache mit einer lächerlich einfachen Grammatik. Man benötigt 3 Monate, um einen richtigen Satz auf Deutsch zu bilden. Im Englischen reichen 2 Tage. Daher raten oft ältere Geschwister davon ab, Deutsch zu lernen. Sie sagen, es wäre zu schwer. Und wenn die Nachfrage sinkt, gibt es im Gymnasium weniger Möglichkeiten, Deutsch oder Französisch zu lernen. Ich habe es trotzdem nicht bereut, Deutsch gelernt zu haben. Englisch ist so leicht, dass es auch zum Selbstlernen im Internet geeignet ist. Finden Sie nicht auch? Das mag wohl stimmen. Aber Aussprache und Rechtschreibung des Englischen sind äußerst schwer. Das ist also kein Argument für das Englische. Außerdem meine ich, dass Jobsucher ohne gute Deutschkenntnisse bei den größten deutschen Firmen nicht weit kommen. Klar, da sprechen alle Englisch, aber die Chefs erwarten von den Angestellten gute Sprachkenntnisse in Deutsch. Ein Übersetzungsprogramm hierfür ist viel zu wenig. Wäre es nicht leichter, eine Sprache auf C1-Niveau zu sprechen, als mehrere auf B1? Nein, ganz im Gegenteil. Ich will Jura studieren. Beim Jura- oder Medizinstudium ist Deutsch immer noch unentbehrlich,